Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Geh in zwei beschlaute Straßen, geh in zwei Steine drauf. Den einen ruft die Arbeit, den anderen Mühe auf. Halt wie ein Baum. Ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Werk der Pudis. Die Pudis haben sich ja Ende der 60er gegründet, zählten zu den bekanntesten Rockbands der DDR. 2014 haben die Pudis ihr Ende angekündigt, 2016 dann das letzte Konzert. Der bekannteste von den Pudis, der die meisten Songs gesungen und geschrieben hat, das ist Dieter Birr, genannt Maschine. Im März wird er 80, wohl auch deshalb gibt es jetzt ein neues Buch über ihn. Maschine, was bisher geschah. Geschrieben hat es Christian Henschel. Meine erste Frage an den Musikjournalisten und Autor, ist Dieter Maschine Birr wirklich eine Maschine? Er ist keine Maschine. Der Spitzname rührt daher, dass er sozusagen als junger Mann immer ein bisschen mehr gegessen hat als seine Kollegen, weswegen sie ihn Fressmaschine nannten, und irgendwann ist aus Fressmaschine Maschine geworden und dieser Name ist geblieben. Und mittlerweile ist es gleichzeitig der Künstlername, und Dieter Birr ist ja unter dem Namen Maschine schon seit 10 Jahren jetzt Solist und die Fans nennen ihn alle Maschine. Ist das nicht auch so ein bisschen so, wenn jemand so einen Spitznamen hat, Maschine, dass er vielleicht dann doch irgendwie zu dieser Maschine wird an der Gitarre? Auf jeden Fall, unterm Mikro. Und er ist ein extrem fleißiger Musiker und er wird ja in Kürze 80 Jahre alt. Und es hat meinen absoluten Respekt, dass er nach wie vor aktiv ist, dass er neue Alben veröffentlicht. Also zwischen dem neuen, was jetzt kommt, und dem letzten liegt gerade mal ein Jahr oder so. Er könnte sich ja zurücklehnen und sagen, hier, ich habe hier noch Hits gemacht, wir können doch jetzt die alten nur noch spielen oder so. Aber er ist nach wie vor fleißig und das finde ich total beachtenswert. Würden Sie sagen, er ist der interessanteste Pudi, beziehungsweise Ex-Pudi, weil es die Band ja eben nicht mehr gibt? Ja, auf jeden Fall ist Maschine der interessanteste Pudi. Ich finde, er ist Kopf und Herz der Band. Er hat die meisten Songs gesungen, er hat die meisten Lieder geschrieben. Sein Stil, sein Gitarrenspiel, sein Gesang ist unverkennbar. Also ja. Jetzt also ein Buch über ihn. Sie haben es schon gesagt, Anlass könnte der 80. Geburtstag sein, der im März ansteht. So eine richtige Biografie ist es allerdings nicht. Was ist die Idee dahinter gewesen? Maschine und ich, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie könnten wir ein Buch machen. Es gibt ja schon Bücher über die Pudis, eins habe ich sogar geschrieben. Es gibt auch schon eine Biografie von ihm, die kam zum 70. Geburtstag raus. Und wir haben irgendwie überlegt, was könnten wir denn noch anders machen? Und letztendlich haben wir mosaikartig viele Interviews zusammengeführt mit ihm, aber auch Interviews mit Wegbegleitern, also Julia Neigel, mit der man Duett gesungen hat, Heinz Rudolf Kunze, der für Maschine Texte geschrieben hat, Uwe Hasbecker von Silly, der mit ihm seit einigen Jahren live spielt, und zwischendurch erzähle ich dann eben die Geschichte seines Lebens. Ist das okay, wenn ich sage, das ist ein Buch für die Fans? Ja, das stimmt, aber eben nicht nur. Also wir haben schon auch versucht, ein bisschen deutsche Musikgeschichte, Popgeschichte abzubilden. Also ich glaube auch, dass derjenige, der sich mit Maschine nicht auskennt oder meinetwegen mit dem Ostrock nicht auskennt oder einfach zu jung ist oder woanders geboren ist, dass der da durchaus interessante Geschichten entdecken kann. Würden Sie sagen, die Pudis hätten auch im Westen Stars werden können? Sind sie geworden. Also wir haben ja schon Ende der 70er, Anfang der 80er mehrfach in der Waldbühne gespielt und haben die rausverkauft gekriegt, ganz ohne DDR-Publikum. Und sie waren in den 80er Jahren auch in den Media-Control-Charts gewesen. Alle Platten von ihnen wurden auch in der damaligen BRD veröffentlicht. Also man kann schon sagen, dass man die Pudis auch in den alten Ländern kennt. Welche Geschichte von Dieter Birr über ihn könnte denn so am meisten überraschen? Ich fand es zum Beispiel ganz interessant, habe ich bei Ihnen gelesen, dass er mal einen Song für die Wildecker Herzbuben geschrieben hat. Aber was finden Sie so am überraschendsten, vielleicht auch skurrilsten? Am skurrilsten fand ich, dass er als 17-jähriger junger Mann eine finnische Freundin hatte, die er im Erzgebirge kennengelernt hat und ihr ein Lied komponiert hat, noch dazu auf Finnisch. Wiederum einen Freund hatte, dessen Vater eine alte Schneidemaschine für Vinyl hatte und eine Vinyl für diese Freundin gemacht hatte, und die wurde dann nach Finnland geschickt. Also falls sie die Platte noch hat, die ist bestimmt sehr wertvoll. Ach, 80 ist natürlich auch schon ein ziemliches Alter für einen Musiker. Was denken Sie, kommt noch was von ihm? Also ich wünsche mir das. Also wenn man Willie Nelson sieht, der ist jetzt, glaube ich, 90 und er hat irgendwie in den letzten 10 Jahren 12 Platten gemacht. Das könnte doch durchaus Vorbild für Maschine sein. Was denken Sie, was treibt ihn an? Ich finde, er hat sich die Neugierde und die Leidenschaft eines Newcomers bewahrt. Ja, er will es einfach wissen, er ist interessiert, an neuen Texten, an neuen Melodien und deswegen können wir mit dem Mann weiterhin rechnen. Aber was interessiert ihn? Also was sind die Themen, die er so verhandelt? Also was ist das Neue praktisch, was er da noch entdecken kann in sich auch? Na, er reflektiert teilweise in den Songs sein bisheriges Leben. Er reagiert auf aktuelles Tagesgeschehen. Ja, also so wie man sich einen Singer-Songwriter vorstellt, der eben Themen aus dem wirklichen Leben anpackt. Mhm. Dafür steht Maschine. Maschine, was bisher geschah, so heißt das Buch von Christian Henschel. Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Kostet 25 Euro, ist im Rotbuch Verlag erschienen.